Schuhverkäufer, ich hab dir gesagt, du sollst nicht hier rummachen. Aber ich hab schon wieder Stress gleich am Anfang. Ja, jetzt reicht's aber, mach das. Nein, Schuhverkäufer. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Socken aus, Hosen runter, es geht los, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party, der nackte Wahnsinn. Heiß, heißer, mega heiß. Disco Sensation. Disco Play. Disco Play. Thank you. together. Let's come together. Wir haben 22.12 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Ganz neu der Song und ganz dicken kommen Katadum, Come Together. Wir haben heute jede Menge Songs, neue Gewinnspiele jede Stunde und wieder unser Internet-Spezialgewinnspiel. Und zwar geht es darum, da ist was versteckt auf der Charlie 2000 Homepage. Ein verzerrtes Bild. Die Frage ist, wer ist das? Und jeder Zehnte, der sich im Gästebuch einträgt, bekommt eine Maxi-CD. Super! Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. New. Hallo, große Nörgler und Al, Schuhverkäufer, wie sieht's aus? Was machst du bei mir hier? Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Ja, wie ging's heute? Also bis jetzt gut. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als Tag, an dem nichts schief ging. Ich habe heute überhaupt nur grüne Ampeln gesehen. Und ich habe 3 gute Songs hintereinander im Oldie-Sender gehört. Music make you lose control. Non-stop. Music. New Disco Play. Disco Play. Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? Ja, Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. 1, 2, links vor drei. Good time. Katastrophen, volle Pulle, ihre Schwäße. Einfach super. Good time. Oh, hallo, Freunde! Hier geht gleich was ab. Kommt, seid mit uns total beknackt. Es wird Zeit, dass euch der Wahnsinn packt. Los geht's! Jetzt kommt unser erstes Gewinnspiel hier. Wow! Thank you. Wir haben zwischenzeitlich 22 Uhr und 21. Hallo Nachtschwärmer. Das ist übrigens die ganze Reihe von Sick Bands for One. Ich dachte, die hätten sich aufgelöst. Anscheinend haben sie sich wieder zusammengerafft. Dream him. every third minute. Curve on a swerve in it. Quick like a virgin in it. So far, I came for the shit with no bra. She in shirt, shaking my nana, this hair hurts. Got him strong, let him know I'm like a icy. For the best effect, you got the usual tongue. Mama G's fly, get me hot, I'm ill. Foxy, chocolate, baby. Got milk, young cats, screaming they want that. I tell them raise their hands if they sure they not immature. Work like you wanted them live. Slide, on the hands on the pot. Chicken up, off-white, pearl sticks on the cellular. Getting them open like girls get them gone. Every other minute wanna know what you drove. And every third minute wanna know what the first rented. That's why I got no time for. It's a brown box, the brown block that'll knock. See me dressed, BBS round rock. See me just play the low pro. Got these rap chicks in a chokehold. Basically, wasting time hating me. I'm like 1.5, about to make it 3. My name will forever ring. Got them screaming damn box on anything. Hell yeah, for the paper, rip a hot track. Only for the right paper, sure they got that. Feeling hey, I'm down when you're going broke. Ill line, I'm at the track like Tone and Poke. So. Foxy Brown, She's a Bait, Mama Chama. Hier ist immer noch euer Charlie. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Football-Star Al Bundy. Hallo Al, wie geht's dich? Wie geht's deiner Frau? Mein Ehemann ist eine dumme Nuss. Danke. Was soll das? Das wissen wir. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Eins, zwei, links vor drei. Super. Good time! Hey, ho, oh, hallo, Freunde! Hier geht gleich was ab. Kommt, seid mit uns total beknackt. Wird Zeit, dass euch der Wahnsinn packt. Los geht's! Jetzt kommt unser erstes Gewinnspiel hier. Wow! So. Wir suchen 5 Interpreten. 0138 8000. Strange that to remain sane, I gotta make the change. I'm leaving. I seen places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peep, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you open. Now little Timmy got his diploma and little Timmy got life. And Tamika around the corner just took her first hit off the pipe. The other homie shot the other homie and ran off with the money. And when the other homies heard about it, they thought that it was funny. But who's the dummy? Cause now you done lost the hustler. A down ass brother done been replaced by a buster. And though I got love for you, I know I can't trust you. Cause my crew is rolling hummers and your crew is rolling duckies. And just because of that you act like you don't like a brother no more. I guess that's just the way it go. I ain't trying to preach, I believe I can reach. But your mind ain't prepared, I see you when you get there. That I'm too young, but yo, I got it going on. And cause I'm young, rhymes and kicks so fresh and strong. I saw you once or twice on my way home back from school. Just looking fly, so I said, how about you, was acting cool? I thought, okay, no way to stay, and that's alright, alright. I pass it by you, now the chance, and now the day or night. You can feel my heart. Of love, screaming passion, and the things we do. Oh, sugar daddy, please let me know what's on your mind. Curiosity is killing me, I wanna spend more time. So little do you know about the funkiness inside me. So come a little closer, boy, and don't you try to fight me. Honesty's a must, but you and me can let it go. Why touch your mind, I'll free your soul. Come on, now feel it go. Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to come by. I'm waiting. Love anymore, it's as high as a mountain and harder to climb. Once upon a time there was a place called Earth, founded by the most powerful man, my lord. Showing me the way I have to go, to grow. Let there be woman and a man, you know. Eat what you want to drink as much as you can. Share what you got with your other fellow man. Live in harmony, family, feel free. Everybody has that chance despite envy. Who's in my life? Have you seen me? I'm forever. Everything we are will never die. Love is such a beautiful thing. Yeah. Who on T-top, dog? Patrolling the beach. Niggas say they hard as bricks, but they as soft as a peach. Claiming the G of all G's. Please, I come blowing through like the breeze. Sitting on threes, posted, coasting, mashing down Pacific coast. And the bomb chrome rims, black on black Yukon. With nuts hanging from the city where the bangers be banging. It don't seem like shit has changed. really having a man. Like always. I want you to know that there's a light, a light. Why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, and do that? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Und wie gesagt, wir suchen 5 Interpreten in diesem Zusammenschnitt. Und wer die zusammen hat, ruft bitte an 0138 8000. Kelly, Schatz, Blondie, du wirst jetzt hier meine Assistentin werden. Schreib mal auf, das Datum von heute. Kann ich nicht schreiben. Kelly, du wirst meine Assistentin sein, bitte. Schreib auf, erste Gewinner fürs Gewinnspiel für heute. Kann ich auch nicht schreiben. Mama mia. Da wird man echt nachdenklich. Ja, da werde ich echt nachdenklich, ja. Aber wir wissen ja, Kelly hat andere Qualitäten, ja? Sag's uns. Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Ja. Restaurant, eating sushi, drinking sake, it's me and my mommy with the doobie, cutie, smelling like Miyake, half Philippine thing, but now let's call it Suki. Got me booty banging properly, in Versace pants, cocky, bow-legged stands, a thing of beauty. Watch me, body crazy, firm like nature, foxy, not an AZ. Truly reason to bust the toolie and keep tasting jewelry, watch you, to make sure that you're one of a kind and you deserve to be my sunshine. Wir haben 22.43 Uhr gleich und das müsste jetzt reichen. Kelly, komm, sag nochmal die Telefonnummer durch. Oh, ich weiß schon, sag's mir nicht. Ja, sag sie jetzt. 1-800, Reißverschluss zu. Die ist so hohl, das gibt's nicht. Hier geht's ins Wochenende. Thank you. meine Leitung grün. Nachtschwärmer. Übrigens, wer in die Homepage reingeht, bitte nur ins Fertig-Gästebuch schreiben. Die anderen sind nämlich voll. Und da reinschreiben die Lösung, ein Gruß vielleicht noch dazu. Die Lösung, da ist nämlich ein verzerrtes Bild auf dem ersten Bild. Wer ist das? Wer könnte das sein? Derjenige oder diejenige kriegt einen Extrapreis und jeder Zehnte kriegt als Trost eine CD, jeder Zehnte im Gästebuch, im vierten Gästebuch bitte. Jetzt wollen wir mal schauen, ich habe jetzt die Melanie aus Heilbronn. Melanie! Ja, hi. So, bitteschön, ich brauche von dir 5 Interpreten. Also MC Light. Richtig. Warren G. Ja. Young Dinee. Genau. Nana. Yo. Und Janet Jackson. Oh! Super, Melanie, bleib dran, ein CD für dich. Knaller, Spitze! Ihr seid ausgeschlafen, cool. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey! iRed Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Ich muss mich korrigieren. 5. Gästebuch ist es, nichts Viertes. 4. ist auch schon voll. 5. Gästebuch bitte bei www.charlie2000.de. Journey of Force. Sie taumeln, sie schwanken und sie grün fallera. Ja, seht, wie krumm sie laufen, denn gestern waren sie saufen. Ihr kennt das, ihr wart das ja auch schon mal. Vom Freibier die Zwerge, sie kommen tralala. Zu einer anderen Kneipe wollen sie 10 rum, tata. Sie sind grad rausgeflogen, weil sie sich nackt auszogen. Der Suff macht sie alle pervers, tata. Im Frühtau die Zwerge bleiben stehen, lalala. Sie kotzen in die Büsche und die sehen, hopsasa. Was soll man dazu sagen? Sie können halt nichts vertragen. Naja, Zwerge sind nun mal blöd, Fallerei. Und nun, Kinder, gebt fein Acht. Ich hab den Sandmann umgebracht. Danke, Onkel Hotze, für deine Einlage hier. Erstmal ein Remix, Rabbi Trunkau, Paffendorf, Thema, Spezial. Spezial. 22.57 Uhr, Rappi Trunko, ha? Kennen wir doch. Night Twin. Also Kelly, ich habe es beschlossen. Du bist draußen. Wie kommst du denn darauf? Ja, vorher, du hast nicht mal richtig schreiben können. Deswegen nehme ich eine andere Assistentin. Ich habe da schon einen im Auge, die Katharine. Die grüße ich jetzt hier aus der Hofsaal. Und du machst hier nur noch Botengänge. Kelly, das will ich sehen. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Hallo Nacht, Drummer. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Lasagne. Yes. Charlie, es geht alles los. Alles klar, los geht's hier. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party. Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Party Time. Thank you. Wolke. Like 23.08 wenigen Sekunden. Hallo Nachschwimmer, hallo Blondies, hallo Kelly. Treffen sich zwei Blondinen. Du, ich habe gestern einen Schwangerschaftstest gemacht. Die andere, auch blond. Und? Waren die Fragen schwer? Aber noch ein Nachtschwärmer, natürlich. Blondie, es könnte, wenn es Kelly sein, der Lehrer. Kennst du den Ärmelkanal? Nein, sagt sie. Wir sind leider noch nicht verkabelt. Einen haben wir noch. Gespräche in der Nachbarschaft unter Nachbarn und Nachbarinnen. Wie ich höre, Frau Kunze, hat Ihr Mann einen Kurzurlaub in Paris verbracht? Hat er Ihnen auch ein Geschenk mitgebracht? Ja, leider, Frau Weber. Aber ich muss noch dreimal zur Nachbehandlung. Dann bin ich es wieder los. Okay. Ich bin so blond, ja, so blond. Das hab ich nicht geerbt. Ich bin so blond, ja so blond. Ich bin nun mal... Kelly muss auch zu einer Nachbehandlung, aber zu einer ganz anderen. Ich bin so blond. Ich bin blond. Mach schon mal, am vergangenen Wochenende war ja das internationale Blondinentreffen in Österreich am Milchstädter See. Da waren wir nicht da. Oh, so viele Blondinen auf einem Fleck. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es kam ja zum Teil auch am TV. Erster Platz hat gemacht Dennis Carrello, 19 Jahre Model und Studentin aus Venezuela. Zweiter Platz hat gemacht der Miss Blond Hanna Vojkova, wenn ich es hier lese. 20 Jahre Model aus der Tschechei. Dann dritter Platz Anna Sebinska, Studentin 20 Jahre aus Venezuela. Hobbys, lese ich da, Hund, Reiten und Surfen. Hey! Ladies, steady, ready, go! Power Radio. Ihr Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Anschnallen, Leute. Macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Unser Gewinnspiel. Das war jetzt ein Zeichen. That's nasty. 60 Sekunden. Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Wir suchen wieder fünf Interpreten, Nachtschwimmer. I am glad to present to you. Please call me. 0138 8000. Thinking of a day when you went away.

23:39, das sind doch richtige Black Pearls, ha? Nachtschwimmer. Unser Gewinnspiel. Unser Internetgewinnspiel läuft. Wie gesagt, da haben wir ja ein verzerrtes Gesicht drauf. Und viele tippen auf Gil. Ist er nicht, ist weiblich. Vielleicht das als kleine Hilfe. Know you a freak before the album went platinum. Your heartless feet, now your skin grinning. Gassed off the chrome rims in 20 room mansion. I rest my Timbs in. I'm feeling how you shake it. Rings in your belly, I can't take it. Sauce up your moet, money make it. Last week front, tonight butt naked. I got the flavor, make up zoom a zoom. The LL Cool J, give me room. Look up in my eyes as I lower the boom. 20,000 freaks packed up in one room. All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. What you wanna do? All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. What you wanna do? What you wanna do? Once again it's on, can't be home. The crime got me in the zone. Homies blowing up the celly phone. The world knew I had to come once more. And just to let y'all know, I do my thing and still blow. Enough to burn, 10 mil sales confirmed. The most anticipated since Tyson's return. So come on everybody, let's all get down. Cause what we have is a brand new sound. All the mommies in the house getting live tonight. They wanna zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. And all my dogs feel a vibe tonight. They wanna zoom, zoom, zoom. All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. What you wanna do? All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. Dre, what you wanna do? Mr. Smith, it's on you, Zoom, zoom, zoom. What absurd strategy is this? Send down a handful of warriors. Let's see if their blood is the same color as us. Me appear on the field. My mission is to chill. I and I think about the vibes and about the dollar bills. Been busy on my rhymes and put some lay away. What makes me happy like Caribbean Carnival on Labor Day. I love my mama, the hip hop shit we kick it thick. And if you trip, you jealous motherfuckers get the dick. Cause now we kick in the door, you never heard it before. Raw battle reports is what ambassadors stand for. We making rhymes of war, dropping lines but don't sniff them. I'm chilling with my man Max and Sequel on the spliff and reminiscing about the time the flow used to rock. But 98 is mellow bag and fun is Christ too tight and now. Blowing the spot. What? Making it pop what it is. First supposed to be the fun, then later comes the biz. That's what it is. When we dropping part two is undisputed rebel troops achieving victories for you. It's just for you and your peoples. Queens are not the cheap hoes. Commons not the bows. True friends are not the fake bros. We're in it for the love. What is dividing us from many? Breaking through like Saka Zulu for the heart and not the money. What them one, two, fist up. No Mephisto can strike with thunder where they come true. What them one, two, fist up. No, when you one does your meditation and look true. 01388 8000. Yes! Oh, I know you want me, I can see it in your eyes. just keep on fighting what you still's on your mind. Cause each every time you need me, you give me signs. And when I ask you what's the deal, you hold on inside. If you wanna be with me, you gotta keep it real. Tell me what's going on, tell me how you feel. Boy, I know you want me just as much as I want you. So come and get my love, all here for you. Nämlich einfach neben dem Gewinnspiel jemand rein, weil die Leitung lünscht schon wieder. Ich grüße jetzt die Bianca aus Mannheim. Hallo? Bianca, hallo! Hallo. Grüß dich. Du hast mehr als 5 sogar. Ja. Lass hören. Also Something for the People, Drew Hill, All Saints, LL Cool J, Dr. Dre, Mellowback, Destiny, Brandy und Monica. Hey! Das gibt eine CD für dich, Bianca. Bleibst du dran? Ja. Heute! Super! Du bist die Siegerin, ha, ha. Du bist schon ganz weg und hin, ich bin ein die Bianca hat gewonnen. Alle anderen, bitte auf. Um 23.47 Uhr. Hey! Immer noch 23.52 Uhr und ich sage Hallo zu allen Nachtschwärmern. Hier geht's ins Wochenende. Da gibt man ja Faxe ohne Ende. Grüße gehen wir uns nur per Fax während meiner Sendung. Das wäre dann die 0621 33 75 266. Das ist die Faxnummer. Ein Gruß an die Lettenbrunnhütte, wenn ich es richtig noch lesen kann. Lettenbrunnhütte. Nach Pforzheim. Nadine, Manuela, Mehmet, die machen da irgendeine Party. Yvonne, Janine, Jörg und so weiter. Hallo Blondies. Warum gehen Blondinen immer auf Zehenspitzen an den Medizinschränken vorbei? Sie wollen die Schlaftabletten nicht aufwecken. Okay, das ist für den Anfang. Zum Einsteigen. Oh ja. Das ist ja was. Es ist ja zurzeit nicht ganz so kalt, dass man die Heizung anmachen muss. Auf jeden Fall komme ich zu einer Blondine gestern in die Wohnung, sitzt sie auf dem Heizkörper am Fenster. Sag mal, wirst du Blondie? Was ist denn los? Sagt sie, nee, das war ganz anders. Gerade eben war der Installateur da und der hat gesagt, die Heizung leckt. Die Heizung leckt. Gott, Gott, haben wir noch einen zur Feier des Tages oder des Abends? Oh ja, einen haben wir noch nach Schwerna. Und zwar, Klein Blondie fragt, Mama, wo kommen denn die Schwalben her? Aus dem Süden, mein Sohn. Und die Rotschwänzchen? Vom Lippenstift. Mein Sohn, meine Tochter natürlich. Jetzt reicht's. Oh nein. Jetzt der Schuhverkäufer hat es jetzt begriffen langsam. Herr. Hast du es jetzt geschnallt, Herr? Oder wieso, ah? Das war ein Witz, ne? Oder soll das ein Witz gewesen sein? Ah!

gliding on the waves. To feel the vibrations. Feel the vibrations. Gliding on waves. To feel the vibrations. Deep in the blue. Deep in the blue. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Der Hammer des Monats bei 2000. Okay. Brian just closed the deal of his life wearing yellow ducky pajamas. From the top of the Empire State Building. The number one most requested song. A huge Kenmore 18 cubic foot top mount refrigerator is just $9.99. Town writhing around to that jungle music. I never miss it. Tune in your head. The countdown has begun. Only 3,600 short seconds separate us from slamming Cadillac Jack back in the air chair on TCM Power Radio. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in a narrow escape. Or watching young life shape in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. This is my church. This is where I heal my hurts. Play. Disco play. Yo, some got hopes and dreams. We got ways and means. The supreme dream team always up with a scheme. From hubcap to selling rap, name the theme. Mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who got me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, they ain't top keepers. You put that immediately. No time for a visa, it just begun. I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Letting bygone be bygone and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto. Keeping it retro, perspective from the get-go. Lay low, let my mind shine like a halo. For politics with ghetto senators on the needle. Tug of war, while the kids are poor, open new and better drugstores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's really going on in the street. Now every dog gotta stay, needless to say. With a chief away, that's when the cats wanna play. I told you, mess around, you fools like cash and spades. Stretch my heat and make you do a part of a raid. Pick your balls like Pele, think I'm doing ballet. Peek like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador, cry yelling ole. Who the hell wanna see me? From BK to Cali. 0058, das ist ein Song, das normal jeder DJ haben sollte, oder? You are Bisa Gay. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Auf geht's nach Schwärmer hier. Gibt das Leben? 100% mehr Spaß. What are we going to drink? TV Radio. Radio. Schnauze! Mega Power direkt aus der Kiste. Denn da können wir mal so richtig auftreten. We'll be right back. Wir meinen nur 17. So schwer kann das nicht sein. Ich melde mich da auch mal. Dieses Spiel ist locker und schmissig. Ein Gewinnspiel hier. Was geht denn hier ab? Macht euch bereit für das Gewinnspiel. Volle Bulle. Aber volles Rohr, Leute. Häng nicht durch. Häng dich rein. Friends. Oh, boy. Gib mir die Nummer mal. Und Vollgas. Die dicksten Dinger. Die kommen jetzt hier. Wir suchen 5 in der Briten. Hier sind die englischen Zahlen von 1 bis 10. Hören Sie und sprechen Sie nach. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's time you have. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. How are you doing? Jetzt grüße ich die Melanie aus Heilbronn. Hallo. Hi. Melanie, du bist beim Job, du machst einen Ferienjob? Ja. Und kannst nebenher Radio hören, das ist ja toll. Klar. So, jetzt brauche ich von dir 5 in der Briten. Alles klar, also DJ Bobo. Richtig. Hansen. Ja. Nana. Nana. Papa Bär. Papa Bär. Und Leiter Stansfield. Ja, das ist eine CD für dich. Ja. Bleib dran. Es ist das Tollste, es ist das Tollste. Yeah. Es ist das Tollste. Come on, baby. Come on, baby, super. Alle anderen nehmen bitte auf. Future Worlds, Wham und Bassliner. Nachschauen wir arbeiten ja daran, dass wir jetzt demnächst die Trackliste, die Songs, die hier laufen lassen, auf dem Internet dann zu finden sind. Und zwar geben wir die parallel während der Sendung dann einer. Heute noch nicht, ich weiß noch nicht, ob es nächstes Jahr mal noch reicht, aber es ist in Planung und wird gemacht.

UBI heißt der Song Quadrophonia, 1.56 Uhr. Boah, wie die Zeit vergeht. Ja, mach schon mal die Kelly. Bei dir sind die Ferien schon vorbei. Du hast Zeugnisse gegeben. Oh, und Gummistiefel werden angesagt. Oh nein! Doch, es steigt wie der mächtige Mississippi. Also wenn er mich fragt, was entweder du oder Mom versucht, Kellys Zwischenzeugnis runterzuspülen. Oh nein, habe ich jetzt die 3-6er verraten? Aber Kelly, du brauchst das Zwischenzeugnis nicht ins Klo runterzuspülen. Wir wissen, dass das nichts wird, oder? Wie kommst du zu deinem Zeugnis überhaupt? Ich weiß, ich gehe dorthin, wo ich mir den Schulabschluss geholt habe, in die Wohnung des Direktors. Goodbye, my love. Mach's gut. Herr, komm, wir versöhnen uns noch kurz vor Feierabend. Ha? Einverstanden? Nur wenn's wirklich ein Abschied ist. Es ist einer, du kannst dich drauf verlassen. Jedes Lied geht mal vorbei. Nach dem Ende folgt die Wende. Nach der 2 kommt stets die 3. Nach dem Feuer kommt die Asche, nach dem Berg, da kommt das Tal. Nach dem Baby folgt die Flasche und ich folge jetzt der Mutter mal. Au revoir, goodbye, my love, goodbye. Au revoir, Nachtschwärmer. Mach es gut, du weißt wie. Alle noch ein schönes Wochenende. Es kommt gleich mein Nachfolger Michael Hassinger. Komm, sag Tschüss zum Nachtschwärmer. Ali, du bist eine echte Dumpfbacke. Sag Tschüss jetzt hier. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Dreh ich noch den Kragen rum. Besucht mich auf der Homepage, auch unter der Woche Nachtschwärmer. Und nächsten Freitag geht's wieder rund, wenn ein Schuhverkäufer sagt: Uns pinkelt keiner ungestraft ans Bein. Nun gut, das Wetter von hier, heute Nacht mitunter Regen, da sind wir wieder beim Thema. Tiefstwerte 16 bis 13 Grad, tagsüber zunächst stark bewölkt, im Tagesverlauf Übergang zu wechselnder Bewölkung, einzelne Regenschauer und später abklingend. Temperaturen bis 22 Grad im Rheintal und im Schwarzwald um 16 Grad. Am Sonntag heiter bis wolkig, ab Montag unbeständiger, aber etwas wärmer. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten.